Fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan. Am Neck ist Gold dran, Tabletten von Ratio Farm. Ich muss nicht mehr Bahn fahren, ich muss nicht mehr Rad fahren. Ich fahr Bentley SUV, mein Shorty Versace, mein Sweater Givenchy und deiner Ed Hardy. Bitches aus China, ich bin so Designer. Ich komm auf die Note, als wär ich Eyeliner. Kein Fein Liner, mein Dick ist Stabilo. Hustensaft Jüngling ist cool wie ein Iglo. Kein Captain Iglo, Fischstick. Ich komm auf die Bitches wie Lipstick. Bin sick, aber kein Picknick. Komm, lick dick, ich fick dich. Mein Money ist wächst wie ein grünes Gewächs. Komm und geh lieber weg, denn sonst komm ich mit Text. Die Gun macht Ratata und rot wird die Color. Ich komm mit dem Wallertag, Fendi Pyjama, bin so elegant. Bitch, es kommt jeder an, es kommt dein Mädel an. Ich bin ein Taliban, fly wie ein Pelikan. High wie ein Kran, ich hab keinen Plan, doch ich hab eine Gun. Fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan. Fame seit Day One, Fame wie Akon. Ihr wollt mich faken? Ich geb Bacon, ich bin sick. So wie Tuberkulose, ich hab Swag, Versace Unterhose. Ich ficke deine Mom und deine Schwester, gib mir Brain. Ich bin fly wie ein Pelikan und bin der King in diesem Game. Alle Hater gehen insane, weil sie sehen, dass ich ablaue. Ich hab Mali drin und Kappe und mach Business mit El Chapo. Und ich will immer mehr, super meine Battle leer. Du willst Beef? I don't care, komm doch her. Ich hab Flair, ich hab Geld, ich hab Gold, ich hab Guns. Also komm, Bitch, und lutsch meinen Schwanz. Fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan. Fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan, fly wie ein Pelikan.